Und diesen können wir durch das Verhältnis von bzw. durch das Rückerinnern an unsere innere Sprache beschreiten, von der die Sprache der Zähne ein Aspekt ist. Viel Spaß beim Ergründen meines Kosmos der holistischen Zahngesundheitsbetrachtung. Ihre Dr. Karin Bender-Gonser.